Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, in bestimmten Jahreszeiten gibt Allah seinen Dienern viel aus. Er gibt für sie viel aus und damit meine ich nicht weltliche Versorgung, sondern vielmehr jenseitige Versorgung. Und dazu gehört auch die Winterzeit, in der ein Gläubiger mehr zu leisten vermag als zu anderen Jahreszeiten. Das Fasten zum Beispiel fällt ihm plötzlich leicht, der Tag ist kurz und so verspürt er aufgrund ihrer Kürze keinerlei Anstrengung und auch aufgrund der Kälte. Amr ibn Mas'ud berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, die leichte Beute ist das Fasten im Winter. Die edlen Gefährten und jene, die ihnen nacheiferten, haben die Gunst der Stunde genutzt. Wenn die Winterzeit eintraf, heißt es, dass Ibn Mas'ud radiallahu anhu Folgendes sagte, der Winter sei willkommen, in ihm steigt der Segen herab, seine Nächte sind zum Beten lang und sein Tag zum Fasten kurz. Und Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, pflegte zu sagen, die Nacht ist lang, so kürze sie nicht durch deinen Schlaf. Und er sagte, der Tag ist hell, so mach ihn nicht durch deine Sünden trüb. Und Ubayd ibn Umair, einer der Tabi'in, pflegte zu sagen, O Leute des Koran, und damit meinte er diejenigen, die ihn in ihren Herzen tragen, oder Teile davon in ihren Herzen tragen. O Leute des Koran, die Nacht ist lang, damit ihr den Koran im Gebet lesen könnt. Deshalb lest. Und der Tag ist kurz zum Fasten, deshalb fastet. Und man wundert sich über diese edlen, rechtschaffenen, uns vorausgegangenen Menschen, wundert sich über das, was sie zu bereuen pflegten und weswegen sie weinten. So berichtet uns Qatada rahimahullah, dass als Amr ibn Abd Qais, eine Tabi'in, im Sterben lag, dieser zu weinen pflegte. Und als man ihn danach fragte, antwortete er, ich weine nicht wegen des Todes oder weil ich am Leben bleiben möchte, sondern ich weine um den Durst an sehr heißen Tagen und das Nachtgebet im Winter. Sie weinen um den Ausfall guter Taten. Heutzutage weinen unsere Geschwister und Jugendliche ebenfalls. Aber sie weinen zum Beispiel, weil ihre Mannschaft verloren hat oder weil ihn seine Freundin für einen anderen verlassen hat und ähnliches. Jawohl, all dies ist geschehen. Und das ist nicht etwas Erfundenes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den gehorsamen Menschen werden lassen und zu den Auserwählten, die seine Zufriedenheit zu spüren bekommen. Meine lieben Geschwister, wenn eine Jahreszeit eintrifft, kommen wir dem Tod genau um eine weitere Jahreszeit näher. Sogar jeden Tag und jede Stunde, sogar jeden Augenblick. Dieses Leben, liebe Geschwister, ist ein Verwahrungsort für unsere Taten. Es wird für uns oder gegen uns aussagen, und ich weiß, dass dies die bittere Wahrheit ist. Aber gibt es jemanden, der ihr entkommen konnte? Konnten die Propheten ihr entkommen? Konnten die Nahegestellten Allahs, die Awliya, ihr entkommen? Meine Geschwister, Kälte und Winterzeit kann auf der anderen Seite auch etwas Qualvolles sein und sogar zur Vernichtung führen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat aufgrund seiner Barmherzigkeit uns einige Regelungen erleichtert, auf die ich inshallah ta'ala in der zweiten Predigt eingehen möchte. Möge Allah azza wa jal uns Ikhlas geben und von uns annehmen. Wallahu tabarak wa ta'ala.